Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, dem Podcast aus Graz, dem Podcast rund um Technologie und Gesellschaft. Und ja, das halbe Jahr ist jetzt fast wieder rum und ja, dann haben wir uns gedacht, wir müssen mal wieder was aufnehmen und der geneigten Hörerschaft wieder neues Hörmaterial liefern. Ja, Ausgabe Nummer 15, heute ist der 28. Januar 2015. Was zur Folgennummer. Und genau, mein Name ist Marc und an meiner Seite sitzt, wie die letzten paar Folgen schon gewohnt, der Florian, genau. Genau, hallo. Und wie es so unsere Art ist, haben wir uns auch dieses Mal wieder einen Gast geschnappt, den wir heute ein bisschen interviewen und ausfragen wollen. Und das genaue Thema, das werden wir dann gleich noch erörtern, aber wir stellen jetzt erstmal unseren Gast vor, oder unser Gast stellt sich erstmal selber vor ein bisschen. Zu Gast ist Andreas Krisch und ja, hört aus Wien nach Graz angereist und hallo. Hallo, ja, wie gesagt, heute am Europäischen Tag des Datenschutzes in Graz und nicht in Wien oder sonst wo in Europa. Ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsinformatiker, beschäftige mich seit 15 Jahren circa mit Datenschutz und Menschenrechten im Internet und ja, macht da diverseste Dinge. Das kann man vielleicht trennen in zwei Bereiche. Das eine ist so Freizeit- und NGO-Bereich. Das ist einerseits der Verein für Internetbenutzer Österreichs, dort war ich vom Vereinswesen her als erstes, der sich damit beschäftigt, irgendwie für einen vernünftigen Umgang mit dem Internet zu werben. Also nicht überschießende staatliche Regulierung, keine völlig jenseitige Gesetzgebung, die an der Technik vorbeigeht und nicht berücksichtigt, wie Zusammenhänge im technischen Bereich sind. Wir waren dann als VIBE, Verein für Internetbenutzer, Gründungsmitglied von European Digital Rights. Das ist der Dachverband von mittlerweile 32 Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen aus 19 europäischen Ländern. Da bin ich seit Anfang an auch dabei, war Gründungsmitglied und bin derzeit Präsident der Organisation. Der Verein hat einen Sitz in Brüssel und dient eben dazu, praktisch die Mitgliedsorganisationen und deren Mitglieder wiederum in Brüssel zu vertreten und da Kontakt zum Europaparlament, zur Europäischen Kommission, zum Rat und anderen europäischen und internationalen Organisationen zu halten und eben den Grundrechtsaspekt im Internet, unsere Rechte im digitalen Raum sozusagen hochzuhalten. Mhm. Und der dritte wesentliche Verein, bei dem ich tätig bin, ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Wir haben uns erfolgreich gegen die Vorratsdatenspeicherung gewehrt, haben einerseits die Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 106.067 Unterschriften und auch die Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 11.139 Mitklägerinnen und Klägern initiiert. Und die Verfassungsklage hat dann dazu geführt, dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie auf europäischer Ebene vom EuGH in ihrer Gesamtheit aufgehoben worden ist und auch in Österreich vom Verfassungsgerichtshof die Vorratsdatenspeicherung als grundrechtswidrig aufgehoben worden ist. Das ist so praktisch mein Hobby, der unbezahlte NGO-Bereich, der vom Zeitaufwand schon mitunter 20, 30 Stunden pro Woche konsumieren kann. Und nachdem man auch von was leben muss, habe ich Datenschutzberatungsunternehmen gegründet vor etlichen Jahren und berate Unternehmen, wie sie datenschutzfreundliche Technikentwicklung machen können, wie sie Privacy by Design machen können, aber auch wie sie ihre Geschäftsprozesse, ihre Abläufe im Unternehmen so gestalten können, dass sie von Haus aus datenschutzkonform sind und da die Grundrechte und Menschenrechte berücksichtigen. Und da habe ich derzeit Unternehmen eben mit insgesamt 3 Mitarbeitern aktuell, wo wir uns eben um den Bereich kümmern und arbeiten. Das ist so im Wesentlichen, was ich mache. Mhm. Sehr gut. Das ist ja schon einiges. Ja, also, mir wird nicht langweilig. Also ich bin eher niemand, der dem zu schnell fahrt wird. Ja, das ist ja, sehr gut. Solche Leute braucht es, ja. Genau, und wir haben es ja schon angesprochen, du bist ja nicht einfach nur so aus Spaß in Graz, sondern auch Ist das beruflich oder ist das Freizeit jetzt? Das jetzt gerade ist es beruflich eigentlich. Okay, ja. Es ist also eine Mischung aus Beruf und Freizeit. Es verschwimmt zum Teil auch ein bisschen und wo es sich kombinieren lässt, ist es natürlich ein angenehmes zu tun. Ja, genau, weil wir sitzen jetzt am Trainingszentrum für Menschenrechte von der KF-Uni Graz und da fand jetzt gerade der Vortrag statt. Der Titel war ein bisschen länger, ich lese mal vor. Citizen 4, einsamer Rufer in der digitalen Wüste, Fragezeichen. Privatsphäre und Datenschutz im Internet als elementares Menschenrecht. Das war der Titel, das war die Veranstaltung, die gerade gelaufen ist und wir haben jetzt gerade freundlicherweise einen Büroraum zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir hier ein bisschen ungestörter aufnehmen können und genau, das ist jetzt so mal das Setting gerade. Und ja, springen wir gleich zum Thema. Genau, springen wir gleich zum Thema. Die aktuelle Diskussion, die geht darum, dass die diverse Unternehmen mit drei Buchstaben Daten im Internet abschnorcheln und mithören, was die Leute so tun. Edward Snowden hat 2013 die Geschichte ans Tageslicht gebracht. Der Titel des Vortrags war auch Citizen 4 in Anspielung auf die Dokumentation, die gerade im Kino läuft. Wieso ist es wichtig, dass man sein Recht auf Privatsphäre im Internet verteidigt? Es geht beim Schutz der Privatsphäre um einen ganz wesentlichen Baustein unserer Demokratie. Wenn wir unser Leben ganz normal leben, dann haben wir mehrere Bereiche, die möglicherweise voneinander trennen. Wir haben das Berufsleben, wo wir unsere Brötchen verdienen, wo wir das Geld verdienen, mit dem wir unser Leben finanzieren können, unsere Wohnung, unser Essen, unsere Urlaube, was immer wir brauchen, dort kommt das Geld her. Da sind wir in einer Situation, in einer Abhängigkeitsverhältnis von unserem Chef, auch Mitarbeitern, Vorgesetzten etc. Das heißt, wir verhalten uns dort auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich auf eine Art und Weise, die es uns ermöglicht, dort unser Geld zu verdienen. Und da muss man zum Teil auch Dinge in Kauf nehmen, die man sonst privat vielleicht, denen man sich eher nicht aussetzen wird vielleicht oder mit Leuten reden und sich abgeben, die man nicht unbedingt zu seinen engsten Freunden zählen würde. Ja. Das heißt, man hat da eine gewisse Art, sich zu präsentieren und miteinander umzugehen. Mhm. Dann gibt es aber auch einen privateren Bereich, wo man sich mit Freunden trifft, irgendwie gemeinsam ins Kino geht, Veranstaltungen besucht, Konzerte besucht oder einfach nur ein Bier trinken geht. Das ist wieder ein eigener Bereich, in dem man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und Verbindungen zueinander eingeht und Informationen austauscht. Mhm. Und dann gibt es noch den familiären Bereich, wo es wiederum andere Spielregeln gibt, wo es dann wirklich ganz intime Dinge gibt, die man austauscht über Dinge redet, die mit denen man sonst niemanden reden würde. Mhm. Und diese Bereiche möchten wir auseinanderhalten. Wir wollen nicht, dass jeder alles über uns weiß, sondern der Mensch möchte sozusagen abstufen können, wem er welche Informationen gibt, mit wem er über welche Dinge redet, etc. Und das ist ein ganz wesentlicher Baustein dafür, dass unsere Gesellschaft funktionieren kann. Dass wir unsere Rolle in unserer Gesellschaft definieren können, ohne dass wir dabei in Schwierigkeiten geraten, weil jetzt irgendjemand was über uns weiß, das er nicht wissen sollte. Und da hilft uns der Schutz der Privatsphäre dabei, diese Rollen auseinanderzuhalten. Das ist was völlig Normales und ist in Ordnung. Und es hilft uns auch dabei, unsere Meinungsbildung überhaupt machen zu können. Ich muss ein Rückzugsgebiet haben, mir aussuchen können, mit wem ich gewisse Fragestellungen bespreche und erörter, um mir eine Meinung bilden zu können. Ich bin darauf angewiesen, dass mir andere sagen, was ihre Meinung dazu ist, ohne dass sie mir später vorhalten, dass ich vielleicht eine andere gehabt habe oder ungerecht gehabt habe oder ähnliches. Ich muss mir unsicher sein können, nachfragen können. Ich muss auch vielleicht Ansichten vertreten können, wo man wie andere dann sagt, das ist ein völliger Blödsinn, was du da sagst, überleg dir das nochmal, es ist doch der und der Aspekt einer zu berücksichtigen und dann schaut es völlig anders aus. Und all diese Fehler muss man machen können. Und erst nur dann, wenn man in der Lage ist, dann Rückzugsgebiete zu haben, wo solche Diskussionen möglich sind, wo das nicht dann gegen uns verwendet werden kann und man nicht damit rechnen müssen, dass gegen uns verwendet wird, erst dann kann Demokratie funktionieren. Weil erst dann kann ich mir eine fundierte Meinung über politische Angebote machen, kann man überlegen, welche Partei entspricht am ehesten dem, was meiner Vorstellung der gesellschaftlichen Entwicklung entspricht und kann dann unbeeinflusst und mit der gebildeten Meinung mal kreuzen in der Wahlzelle machen. Und wenn wir dieses Rückzugsgebiet verlieren, ist auch diese unbeeinflusste Meinungsbildung bei der Wahl vorbei und damit die Demokratie. Und daher ist der Schutz der Privatsphäre eben nicht nur notwendig, um praktisch unser Leben zu organisieren auf eine Art und Weise, die für uns erfreulich ist, sondern auch, dass unser gesamtes demokratisches Staatsgefüge überhaupt funktionieren kann. Und du hast ja gerade auch in deinem Vortrag gesagt, eine Gesellschaft ohne Datenschutz oder ohne Privatsphäre ist an und für sich nicht überlebensfähig. Habe ich das richtig in Erinnerung? Zumindest nicht als Demokratie, ja. Als Demokratie. Also sie kann als Diktatur funktionieren, weil da, wie man aus der DDR und anderen totalitären Regimen nicht zuletzt auch dem Dritten Reich weiß, die Überwachung eine sehr starke Rolle spielt, um die Leute eben unter Kontrolle zu halten. Weil wenn ich immer damit rechnen muss, dass mich irgendwer verpfeift und das dann massiv gegen mich verwandt wird, weil ich einmal eine kritische Äußerung gegen das Regime getätigt habe, dann muss ich mich eben konform verhalten, weil der Druck von außen so groß ist. Aber in solchen Systemen sieht man einfach keine eigene Meinung vor, da gibt es eher eine bestimmte Gesetzgebung und einen bestimmten Monarchen von mir aus, der nicht zu ändern ist und damit ist eigentlich eine eigene Meinung vom System her nicht vorgesehen. Das ist in der Demokratie ganz anders. Ja. Und damit ist aber auch keine Freiheit vorgesehen und keine Entfaltungsmöglichkeit. Ne? Genau. Also soll ich jetzt die ketzerische Frage bringen? Bitte gerne. Ja. Immer. Aber es gibt doch Leute, die behaupten, mit Post-Privacy, wenn wir alle Post-Privacy leben, dann wird es auch schön. Also ist jetzt schon ein bisschen zugespitzt formuliert und so, aber ich will auch im Anschluss jetzt auch mal kurz Post-Privacy ansprechen und vielleicht erklärst du kurz Post-Privacy, was man darunter versteht. Wollte ich eigentlich vermeiden. Also Post-Privacy ist, ich glaube, da gibt es auch gar keine einheitliche Definition, aber das ist halt so das Konzept, dass wir quasi die Privatsphäre überwinden und dass quasi jeder alles über jeden weiß, irgendwie mehr oder weniger. Oder der gläserne Mensch sozusagen. Kann und so. Und genau, ich so ganz runtergebrochen mal. Also das wäre halt quasi das krasse Gegenkonzept zu Datenschutz und Privatsphäre jetzt. Das Problem daran ist, dass, also ich habe Zweifel daran, dass es funktionieren kann und dass diese große Gleichberechtigung dann wirklich eintritt, weil deswegen hierarchische Systeme nicht aufhören zu existieren. Wir sind ja dann trotzdem noch von unserem Chef abhängig und trotzdem noch darauf angewiesen, dass der uns gut findet und uns weiter beschäftigen will. Und wenn dem jetzt dann meine durchaus legitimerweise dann öffentliche politische Meinung oder sonstige Ansicht oder meine Ansicht darüber, wie schrecklich die Anzüge sind, die er trägt, bekannt wird, dann kann man das dort schlicht und ergreifend meinen Job kosten und meine wirtschaftliche Existenz gefährden und daher wäre ich wahrscheinlich keine Ansicht mehr darüber äußern, ob man jetzt sein Anzug oder sein Hemd gefällt oder ob er nicht in der Lage ist, seine Krawatte gerade zu binden oder was auch immer. Und Da krankt das Post-Privacy-Konzept, das kann eben nur funktionieren, wenn wirklich völlige Gleichheit herrscht. Und die hierarchische Gleichheit, das Gesellschaftsmodell haben wir noch nicht gefunden, in dem das funktioniert. Und das wird Post-Privacy auch nicht ermöglichen. Weil dann ist der Typ zwar peinlich und sonst irgendwas und jeder findet, man, der ist völlig jenseitig, aber er ist in einer Position, wo er das ruhig sein kann, weil er Macht hat. Und nachdem es immer Regierungen geben wird, immer irgendwelche Art von Hierarchie geben wird, auch immer irgendwelche Art von Ausübung von Staatsgewalt in Form von Polizei oder Ähnlichem geben wird, gibt es automatisch diese Machtgefälle. Und dem ist man dann wirklich völlig ausgeliefert, ohne irgendeinen Schutzmechanismus. Gut, aber wenn man jetzt sagt, die NSA sind die einzigen, die zum Beispiel, wie es jetzt von den Regierungen gefordert wird, einen zweiten Schlüssel zur verschlüsselten Kommunikation haben und dann halt Nachrichten im Internet aufsperren können, denen wird man ja wohl vertrauen können, dass sie die Daten, die sie da haben, zum Schutz der Bevölkerung einsetzen und dass diese nicht irgendwie missbräuchlich verwendet werden, oder nicht? Nehmen wir mal an, ich akzeptiere das Argument so, wie es ist, dass man denen wirklich vertrauen kann und die schon nichts Böses machen werden, dann stellt sie mir rein praktisch trotzdem die Frage, wie eine Organisation, die rund 150.000 externe Dienstleister beschäftigt, in Form von externen Unternehmen und deren Mitarbeitern, die für sie arbeiten, in der Lage sein soll, derartige Kommunikation und diesen Schlüssel vertraulich aufzubewahren. Was bekannt ist über die NSA ist, dass sie Hintertüren einbauen haben lassen gegen Bezahlung von etlichen Millionen Dollar, dass sie Standardisierung kompromittiert haben, um Kryptosysteme zu schwächen. Was man nicht weiß, ist, wie groß der Schwarzmarkt ist durch NSA-Mitarbeiter oder Contractors, die genau dieses Wissen, wie man in diese Systeme reinkommt, schon längst an kriminelle Organisationen verkauft haben. Das ist nämlich die viel wahrscheinlichere Variante, als dass sie jemand findet, wie etwas Snowden und da groß die Veröffentlichung macht. Der naheliegende Schwachpunkt ist, jemand möchte da jede Menge Kohle verdienen mit einer Information, die unheimlich viel Geld wert ist, weil da einfach ein Riesenanreiz da ist, viel Geld dafür zu zahlen, um da reinzukommen und das machen zu können. Abgesehen davon ist das reine Wissen, dass es diese Schwachstelle gibt, schon Hinweis genug für professionelle Angreifer, die was von Kryptografie verstehen, um diese Schwachstelle auch zu finden, weil dann kann man sich überlegen, okay, wo sind klassische Angriffspunkte und die probiert man dann eben durch im schlimmsten Fall. Und entsprechend kryptografisches System, das eine Hintertür hat, wird früher oder später auch von der Allgemeinheit geknackt und damit schwächt man das Gesamtsystem. Wenn ich jetzt aber, ja, wenn ich jetzt lokal in Österreich eine Gesetzgebung habe, wie sie im Moment ist, also die Datenschutzbehörde beaufsichtigt das Datenschutzrecht und dort kann man sich beschweren, wenn es irgendwie Probleme gibt. Angenommen, sämtliche Unternehmen in Österreich halten sich an alle Regeln und ich sage, ich nehme nur österreichische Provider und dann habe ich eigentlich kein Problem, oder? Dann habe ich kein Problem, wenn ich jetzt auch noch dafür sorgen könnte, dass die Informationen, die ich im Internet verschicke, rein sich in Österreich aufhalten würden. Das ist aber nicht so, weil der Datentransfer, erstens einmal ich nicht nur mit Österreich kommuniziere, sondern weltweit kommuniziere, abgesehen davon die Datenübertragung im Internet sich nicht an Grenzen hält, sondern den billigsten Weg geht. Und der führt sehr oft über die USA und Großbritannien. Das heißt, dort habe ich die Schwachstellen dann erst recht, weil ich dort dann eine schlechtere Rechtsdurchsetzung habe. Andererseits muss auch der Zustand, dass in Österreich alles ganz toll ist, auch erst einmal eintreten und von dem sind wir schon noch etliche Jahre bis Jahrzehnte entfernt. Also insofern ein sehr, sehr hypothetisches Szenario. Okay, ja, aber natürlich, dass der Internetverkehr sich weltweit bewegt, das ist natürlich. Ja, das erinnert mich natürlich an den Fall, ich betreibe meinen eigenen Mail-Server und da kann man dann nicht davon ausgehen, dass sämtliche Kommunikation, auch wenn es nur Metadaten wären, also wenn ich jetzt sämtlichen Mailverkehr verschlüssle zu all meinen Kontaktpartnern, selbst die Metadaten, Google greift mindestens die Hälfte der Daten ab, weil Gmail einfach allgegenwärtig ist und die kriegen einfach mit, wenn mein Mailserver mit ihrem Mailserver spricht und diese Metadaten sind einfach trotzdem da. Ganz genau so ist es, ja. Hast du noch eine? Gerade nicht. Zum Punkt, dass die Daten, die bei der NSA zum Beispiel liegen, viel Geld wert sind. Das wird diverse Unternehmen interessieren, wenn sie ihre Konkurrenz irgendwie dadurch, wenn sie irgendwelche Produktgeheimnisse oder ähnliches so in Erfahrung bringen. Gibt es da konkrete Beispiele? Es gibt konkrete Beispiele dafür. Das eine ist schon etwas angekraut, stammt aus dem Jahr 2001. Da hat es nämlich schon einmal die Aufdeckung von solchen Überwachungssystemen der Five Eyes gegeben. Das war damals das Echelon-System. Da ging es um Satellitenkommunikation und das war das EU-Parlament, das mit dem Echelon-Report das das System aufgedeckt hat und es gerade begonnen hat, Untersuchungen dazu einzuleiten, weil auch europäische Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union darin involviert sind. Warum das Ganze dann wieder fallen gelassen wurde, war der 11. September 2001, der Terroranschlag gegen das World Trade Center in New York. Da war dieses Thema dann politisch natürlich tot. Aber was man damals schon an Hinweisen gefunden hat, war, dass die Amerikaner offenbar diese Überwachungsinformationen dazu genutzt haben, um ihren Flugzeughersteller Informationen zukommen zu lassen, welche Deals und Verträge gerade der europäische große Flugzeughersteller dabei ist auszuhandeln. Und die Informationen sind scheinbar weitergegeben worden, wodurch da den Europäern jede Menge Geschäft verloren gegangen ist. Mhm. Und es ist naheliegend, dass sowas passiert. Es sagt auch Edward Snowden, dass die Informationen zur Wirtschaftsspionage verwendet werden. Gibt, glaube ich, auch schon erste Beispiele dafür. Naheliegend ist es deshalb, weil natürlich diese Rieseninvestitionen in die Überwachungstechnik, da geht es ja um etliche Milliarden Dollar, die da investiert wurden, die müssen irgendwo wieder reinkommen. Kein Staat der Welt gibt so viel Geld aus, ohne dass da wieder ein Return on Investment gibt. Der muss irgendwo sein und der liegt ganz sicher nicht nur in irgendwelchen 3 Terror-Verdachtsfällen oder ähnlichen, wo bis heute fragwürdig ist, ob es überhaupt irgendeinen einzigen damit tatsächlich finden konnten, also wirklich neu finden konnten und nicht nur bestätigen. Insofern, irgendwo muss ich das rechnen und das ist ganz bestimmt mit der Wirtschaftsspionage. Diese Five Eyes, die du angesprochen hast, das sind, was ist das genau, wer ist das? Das sind 5 Staaten, die da eng kooperieren, die unmittelbaren Bündnispartner sind, das ist die USA, das ist Großbritannien, das ist Kanada, das ist Australien und Neuseeland. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Partner, die aber nicht so, mit denen nicht in dem Umfang Daten ausgetauscht werden, also die 5 haben auch ein Abkommen, sie gegenseitig nicht mehr auszuspionieren, als sie ausmachen, was für sie selber praktisch ist. Und andere Partner dürfen dann am Rande mitspielen und haben manche einen bevorzugten Status. Auch Österreich ist in der Liste der bevorzugten Staaten, was wahrscheinlich an der Königswarte, der Abwehrstation in Niederösterreich an der slowakischen Grenze liegt. Ja. Und Deutschland hat lernen müssen, dass es nur Partner dritter Klasse ist. Das hat, glaube ich, dem Selbstwertgefühl der deutschen Politiker oder mancher deutscher Politiker zumindest nicht ganz gut getan. Jedenfalls gibt es mit denen schon auch Kooperation. Also es ist bekannt, dass der BND in Deutschland durchaus mit der NSA kooperiert, aber sie sind halt nicht so im Inner Circle der Vertrauenswürdigkeit. Was bringt die Bevorzugung dem österreichischen Staat? Sichtlich grobe Terroranschläge hat es hier noch nicht gegeben, das scheint zu wirken. Ja, so das, wie die ist, das ist immer. genau, ja. Ich habe auch dafür gesorgt, dass heute das Wetter ein Grad Sonne war. Es ist nicht so. Dankeschön. gerne. Was hat es gebracht im österreichischen Staat, das weiß man nicht. Also das Einzige, was man weiß und was die österreichischen militärischen Geheimdienste bekannt gegeben haben, ist, dass es punktuelle Kooperationen mit der NSA gibt. In welchem Umfang und welchen Gegenstand die haben, ist unklar. Darüber gibt es keine Informationen. Es ist aber nach den Recherchen von Erich Möchel auf FM4 zufolge so, dass die Königswarte eine sehr große Rolle spielt in der Satellitenkommunikationsüberwachung und zwar im asiatischen, arabischen Raum und insofern es da eben jede Menge Daten in Österreich gibt, die offenbar auch für die ausländischen Dienste durchaus sehr interessant sind. Und das heißt, Österreich kooperiert insofern, als sie nach Osten hören und dann einfach alles melden, was sie da irgendwie aufnehmen oder wie ist das? Der Umfang der Kommunikation ist unklar, aber die Luftaufnahmen, die von der Königswarte gemacht wurden, weisen darauf hin, dass direkt unterhalb der sichtbaren Satellitenschüsseln und Aufbauten ein großes Rechenzentrum sein dürfte und daher auch naheliegend ist, dass eben diese Datensammlung einer der Gründe ist oder der Hauptgrund dafür ist, dass Österreich als bevorzugter Partner behandelt wird. Die also die massive Datenüberwachung hat anscheinend in Österreich irgendwie funktioniert oder auch nicht. Nachzuweisen ist es nicht. Mhm. Aber in den USA mit Boston-Anschlägen und in Frankreich mit den kürzlichen Mordattentaten auf die Karikaturisten hat es nicht funktioniert. Ist das zu erklären? Kann man? Es ist insofern zu erklären, dass die Maßnahmen, die uns immer wieder als Antiterrormaßnahmen und Maßnahmen gegen schwere Kriminalität verkauft werden, eben für diesen Zweck praktisch nicht geeignet sind. Frankreich hat derzeit eine Vorratsdatenspeicherung, die deutlich umfangreicher ist als die Österreich jemals gehabt hat. Und trotzdem sind diese Mordanschläge verübt worden, und zwar obwohl die französischen Geheimdienste und Sicherheitsbehörden darüber informiert waren, dass diese Personen gefährlich sind. Die wussten das, die hatten die auf dem Radar und hatten einen Verdacht, dass es dort Probleme gibt mit diesen Menschen und das Risiko gibt, dass die Anschläge verüben, und trotzdem ist es gelungen. Das Problem mit terroristischen Anschlägen ist eben einfach, dass sich die Terroristen aussuchen können, wann und wo sie ihre Anschläge machen, und das natürlich nur sehr schwer vorhersehbar ist, auch wenn man schon weiß, dass sie potenziell gefährlich sind. Und da ist eine weitere Vorratsdatenspeicherung eben auch nicht mehr hilfreich, weil den Anfangsverdacht hat man ja schon, also auf mehr kann man da dann praktisch nicht mehr draufkommen. Und dadurch müssen diese Maßnahmen scheitern. Das Problem ist nur, dass es manche Politiker gibt, die glauben, weil eine Maßnahme gescheitert ist, muss man noch drei Maßnahmen, die genauso wirkungslos sind, draufsetzen, weil es dann ja viel besser wird. Und es scheint leider auch zu sein, dass manche Teile der Öffentlichkeit halt das auch immer noch für bare Münze nehmen. Nur ist das von den Politikern, ist das reiner Populismus oder technische Unwissenheit? Oder wer erzählt ihnen, dass die Vorratsdatenspeicherung was bringen würde? Es ist wieder besseres Wissen, ganz bestimmt. Es ist bekannt, dass auf Beamtenebene im österreichischen Justizministerium die Meinung vorherrscht, dass Vorratsdatenspeicherung in Österreich rechtlich nicht mehr einführbar ist, weil die Schranken, die der Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof gesetzt haben, zu hoch sind und nicht überwunden werden können rechtlich. Das hindert aber unseren Justizminister nicht daran, trotzdem die Einführung der Vorratsdatenspeicherung zu fordern. Das heißt, es geht offensichtlich darum, praktisch den Boden für andere Überwachungsmaßnahmen vorzubereiten und aufzubereiten. Und dann hat man eh nicht die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, sondern nur irgendwas anderes. Mhm. Und der Druck wird ganz genauso auf europäischer Ebene ausgeübt, indem dort auch massiv die Forderung im Raum steht, Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Aber dort hat auch jetzt erst kürzlich vor ein, zwei Wochen der juristische Dienst des Europäischen Parlaments festgestellt, dass das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung nicht nur sozusagen die eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung behindert, sondern auch darüber hinaus noch Auswirkungen auf andere Massenspeicherungsmaßnahmen wie Flugpassagierdaten, wie Finanztransaktionsdaten hat, und es sehr fraglich ist, ob solche Maßnahmen überhaupt grundrechtskonform durchführbar sind. Also da versucht man einfach den Boden vorzubereiten, um andere Maßnahmen wie solche Flugpassagierdaten, die jetzt aktuell diskutiert werden, eben durchzubringen. Zu den Vorratsdatenspeicherungen in Österreich gab es eine parlamentarische Anfrage, für was die verwendet wurden, und da gibt es eine nette Aufschlüsselung. Das waren eher Bagatelldelikte im Vergleich zu internationalem Terrorismus und schwerer Kriminalität. Mhm. Gibt es zu den Fluggastdaten und zu Finanztransaktionsdatenerfassung, gibt es da Statistiken, ob sich das bewährt hat? Dazu sind mir aktuell keine Statistiken bekannt. Kenne ich keine Statistiken, aber die Eingriffsintensität ist natürlich ganz enorm, weil natürlich jeder Flugreisende und nicht nur Flugreisende davon erfasst ist, weil es geht ja nicht nur darum, die Daten der Fluglinien zu kriegen, sondern sämtliche Reservierungsdaten. Da sind Hotelreservierungen dabei, da sind Autoreservierungen dabei, und wenn man es runterbricht, heißt die Speicherung von und der Zugriff auf diese PNR-Daten, dass der Staat Art weiß, mit wem man schläft. Weil ganz klar ist, welche zwei Personen im selben Zimmer übernachten, weil auch das aus diesen Datensätzen hervorgeht. Und es ist klar, wenn man im Flugzeug immer ein koscheres Menü vorbestellt, welcher Religion man zugehörig ist, etc. etc. Also sehr, sehr weite Eingriffe. Und ein Riesenset an Daten, wo man dann in der politischen Diskussion, es geht irgendwie um größenordnungsmäßig 50, 60 Datenarten oder Datenfelder, die da aufgelistet werden, und in der politischen Diskussion hat man die dann halt einfach zusammengefasst und dann gesagt, nein, es sind eh nur 12. Weil man halt einfach mehrere Felder zu einem Wort aggregiert hat. Ja, und trotzdem noch trennbar sind aus dem Datensatz, ja. Zu den Finanzdaten, da geht es sichtlich um Geldwäsche-Maßnahmen. Aber ja, das macht man noch heute mit Bitcoin, oder? Dazu Episode 13 bitte nochmal anhören. Die Finanzdaten, die sind jetzt natürlich dann in Kooperation mit den USA, da gibt's die Niederländer, geht über die Niederlande, diese ganzen Bezahldaten. Mhm. Weiß man von den USA, dass sie sich an europäisches Datenschutzrecht halten? An und für sich darf man Daten nach österreichischem Recht erst einem Wirtschaftspartner geben oder einer anderen Firma, wenn man sicherstellen kann, dass die dieselben Datenschutzrichtlinien einhalten, wie sie in Österreich verlangt werden. Das Problem mit den Finanztransaktionsdaten ist, dass die Europäische Union ein Abkommen mit den USA geschlossen hat, die eben genau diese Übermittlung von Daten beinhaltet, und entsprechend haben die dann Zugriff darauf, und die Regeln, die dort für den Datenschutz vorgesehen sind, sind schlicht unwirksam. Die sind nicht durchsetzbar und auch nicht, man kriegt einfach sein Recht nicht, und damit ist es fertig. Ich bezweifle allerdings, dass es da rein um Geldwäsche geht. Es ist nämlich für Staaten durchaus interessant, welche Finanztransaktionen Unternehmen tätigen, wenn man dann sieht, das gleiche für Fluggastdaten, wenn man dann sieht, wer mit wem Geschäftsverhältnisse anknüpft, wer welche Verhandlungen besucht, wer in welche Staaten fliegt, etc. Wer von wem finanziell abhängig ist. Genau, und das ist das, was die Geheimdienste interessiert, die wirtschaftlichen Verflechtungen untereinander, von wem fließt wie viel Geld wohin. Ja. Und da geht es um diesen Punkt. Unter anderem kann man damit sicherlich auch noch irgendwelche Geld aufklären, aber das ist sicher nicht der wesentliche Punkt dieser Erhebung. Mhm. Und der Datenaustausch passiert auch in beide Richtungen, oder kriegen jetzt nur die USA die ganzen Daten aus der EU und die EU dann halt Meines Wissens kriegt die USA die Daten aus der EU. Also ursprünglich war es so, dass die Daten, sämtliche Daten in den USA gelegen sind. Das hat dann erst großen Widerstand gegen die Zugriffe dort gegeben hat, ist das dann geändert worden, und die Europäische Union hat das Unternehmen, das diese Daten verarbeitet, SWIFT, dazu gezwungen, die europäischen Daten in einem europäischen Datenzentrum unterzubringen, und deshalb ist dann dieses Abkommen zwischen der EU und den USA abgeschlossen worden, weil die natürlich da weiterhin Zugriff drauf haben wollten. Und das ist aber einer der Punkte, der auf jeden Fall neu geregelt gehört. Genauso wie das Flugpassagier-Datenabkommen, das auch mit den USA existiert, wo es auch praktisch keine Möglichkeit gibt, seine Datenschutzrechte wahrzunehmen. Also meiner Meinung nach ist eine reine Speicherung der Daten, der Finanzdaten in der EU wirkungslos, wenn die USA die Daten abschnorcheln können. Die können die spiegeln und dann unterlegen sie wieder nicht europäischem Datenschutz. Also das ist eine Es gibt da, als Zwischenstelle ist der Europol dazwischen geschalten. Allerdings ist es so, dass, oder scheint es so zu sein, nach den Berichten, die im Europäischen Parlament vorgelegt worden sind und auch in Anhörungen dort getätigt wurden, so zu sein, dass die einfach alles durchwinken, was da an Anfragen daherkommt, und entsprechend breit ist der Zugriff. Jetzt ist es nicht nur so, dass die Überwachung auf staatlicher Seite existiert. Es gibt diverse Internetunternehmen, die hauptsächlich in den USA wirklich groß sind, wie zum Beispiel Google oder Facebook, die über diverse Dienste, also bei Google sind es Gmail, die Google-Suche, Google-Bilder, YouTube, Captchas, diverse Dinge, die man einbinden kann in Webseitendaten, erfassen. Mhm. Ist das ein Problem? Kann man Google trauen mit seinen Daten? Natürlich nicht. Es ist insofern ein Problem, weil man gar nicht mitkriegt, was da alles passiert. Man ruft irgendeine beliebige Webseite auf und denkt, okay, jetzt rufe ich dort Informationen ab. Die Betreiber der Webseite wissen eigentlich überhaupt nicht, wer ich bin, weil ich muss mich nicht einloggen oder irgendwie authentifizieren oder ähnliches. Und damit ist gut. Tatsächlich hängen auf der Webseite aber etliche Werbenetzwerke drauf, die dort irgendwelche Anzeigen schalten. Diese Anzeigen werden von den Servern der Werbenetzwerke abgerufen. Das heißt, damit kriegen die Werbenetzwerke schon einmal mit, dass man diese Seite ansurft. Und wissen auch natürlich, weil sie die Werbung entsprechend optimieren, um welche Inhalte es auf dieser Seite geht. Dann gibt es eben Google, Facebook etc., die mit irgendwelchen Like-Buttons oder ähnlichen Dingen oder auch mit Werbung ebenfalls auf der Seite vertreten sind. Das heißt, die kriegen das auch mit. Und je verbreiteter solche Buttons sind oder solche Werbenetzwerke sind, umso eher können die mein Surfverhalten mitverfolgen. Die wissen genau, dass ich zuerst auf der Seite war, dann surfe ich weiter und dort sind sie auf der nächsten Seite aber auch wieder, weil sie dort auch ihre Werbung anzeigen oder ihren Button drauf haben und schon wissen sie, aha, von dort, geht er nach dort etc. und können mein komplettes Surfverhalten nachvollziehen. Und wenn ich dann in diesem Surfverhalten auch noch einmal in meinen Facebook-Account einsteige, dann wissen sie auch, wer ich bin. Und zwar mit Klarnamen, weil nämlich Klarnamenzwang ist bei Facebook. Ja. Wie funktioniert das technisch? Erklär mal das den Zuhörern ein bisschen technisch genauer. Wie funktioniert das technisch? Also ich habe eine Website, ich integriere zum Beispiel Werbung mag ich nicht, also ich betreibe die Webseite nicht, weil ich kommerziell tätig sein will, sondern ich lasse einfach zum Beispiel über meinem Kommentarfeld, nehme ich ein Google Captcha und verhindere so, dass mich die Leute zuspammen mit, also ein Captcha ist für den geneigten Hörer, ist ein kleines Bildchen, bei dem man eingibt, was man sieht, und diese Bilder sind mit Bilderkennungsalgorithmen schwer zu erkennen. Das erkennen meistens dann nur noch Menschen, die sind schon vorausgefiltert sozusagen und die garantieren mehr oder weniger, dass derjenige, der dieses Feld ausfüllt, kein Roboter ist, sondern ein Mensch. Genau, also diese unlesbaren, komischen Dinger, die man abtippen muss am Ende der Webseite, und je schwieriger sie sind, umso mehr ärgert man sich, wenn man es nicht zusammenbringt. Wieso ist das ein Problem? Weil das läuft alles auf meiner Webseite. Ja, technisch funktioniert es das so, dass genau dieses Bildchen und auch die Auswertung, ob das, was ich dann als Antwort sozusagen eingetippt habe, richtig ist, die findet ja nicht auf deiner Webseite statt, sondern das Bild wird zuerst von zum Beispiel Google abgeholt, dann wird es hergezeigt. Bei dem Aufruf kriegt Google schon einmal mit, aha, die IP-Adresse von dem Rechner mit diesem Internetbrowser, der die und die Einstellungen hat, auf diesem Windows oder Linux oder Mac-System aus der und der Gegend, weil die IP-Adresse nämlich geografisch zuordnenbar ist, ruft jetzt von der Webseite dieses Capture auf. Und damit habe ich schon eine eindeutige Zuordnung, dass sich mein Rechner, der identifizierbar ist, eben aufgrund dieser Parameter, auf der Webseite drauf ist. Und das passiert dann auf jeder Webseite, die ich besuche. Und damit liefert man praktisch bei Google, ohne es zu wissen, über solche Einbindungen komplettes Surfverhalten ab. Noch viel nachvollziehbarer ist es mit Like-Buttons oder Twitter-Buttons und ähnlichen Dingen, die ja wirklich praktisch auf jeder Webseite finden, wo genau wieder das Gleiche passiert. Der Like-Button wird vom Facebook-Server geholt von der Webseite und angezeigt, und in dem Moment, wo er geholt wird, weiß Facebook schon, aha, ich bin jetzt auf genau dieser Webseite. Und dadurch wird es eben komplett nachvollziehbar, was ich sage. Wie kann man sich als Benutzer gegen solche Like-Buttons wehren? Indem man Tools wie zum Beispiel Ghostory verwendet und generell solche Dinge ablehnt und nur dann, wenn man sie benutzen möchte, es eben freischaltet. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Freundliche Webseitenbetreiber machen es auch so, dass sie die Buttons so einbinden, dass sie erst dann vom Facebook-Server oder vom Server eines Dritten geholt werden, wenn der Benutzer draufklickt. Also wenn er sagt, ja, ich möchte jetzt wirklich auf das Liken, dann wird es, will er das ja und stimmt er dem zu, dann wird dieser Button geholt und er kann draufklicken. Der Datenschutz ist an und für sich ein abgeleitetes Menschenrecht. Der Datenschutz weniger das Recht auf Privatleben. Ist ein Menschenrecht. Ja. Und wenn ich jetzt nicht will, dass Google mit seiner Werbung mir meine Daten abknöpft, ohne dass ich es richtig merke, dann installiere ich mir Ghostery. Wie ist das jetzt, wenn ich auf YouTube zum Beispiel einen Film schaue? Der Urheberrechtsinhaber von dieser Webseite verdient damit Geld, dass er eigentlich Werbung schaltet. Und ich drehe diese Werbung aber in meinem Browser ab. Welches Recht wiegt da mehr? Mein Recht auf Datenschutz oder das Urheberrecht des Erstellers? Aus meiner Sicht das Recht auf Datenschutz, aus einem einfachen Grund, weil ich keine Vereinbarung mit demjenigen, der das Urheberrecht hat, getroffen habe, dass ich mit dem Deal einverstanden bin, meine Daten gegen diesen YouTube-Film einzutauschen und ich auch keine Gelegenheit kriege, meine Datenschutzrechte wahrzunehmen, wie zum Beispiel mit Auskunft darüber zu kriegen, welche Daten über mich überhaupt verarbeitet werden, die Daten zu korrigieren oder zu löschen, wenn sie unrichtig sind. All diese Rechte werden wir ja vorenthalten und entsprechend ist es einfach auch weder grundrechtskonform noch ein fairer Deal. Und insofern stellt sich die Frage, inwieweit ist das etwas, wo man informiert zustimmt, weil gerade im Datenschutzrecht nämlich die Anforderung ist, man kann natürlich seine Daten hergeben und sagen, okay, das ist für mich in Ordnung, das kann man so machen, aber die Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass mir im vollen Umfang mitgeteilt wird, was mit den Daten anschließend passiert, für welchen Zweck sie verwendet werden, die Zweckbindung muss im Vorhinein schon feststehen und für weitere Zwecke darf man es nicht verwenden und es muss mir erklärt werden, wie eben meine Rechte wahrnehmen kann und alles das passiert dort nicht. Ja. Was aber eine spannende Sache wäre, finde ich, einmal auszuprobieren, ob es jetzt wirklich das Anliegen von jedermann ist, Dinge gratis zu, also vermeintlich gratis gegen Austausch, gegen Daten zu kriegen. Ich glaube nämlich, dass es viele Dienste gibt, die so attraktiv sind, dass man durchaus 1, 2, 3, 4, 5 Euro dafür zahlen würde, beziehungsweise den Gegenwert der Werbung, die man angezeigt kriegt, um zu einem fairen Deal nämlich zu machen, zahlen würde, um die Leistungen zu kriegen. Mhm. Ich würde sofort sagen, liebe Online-Zeitungen, mach mal ein Micropayment-System, ich zahle sofort den Gegenwert der Werbung, die ihr mir anzeigen würdet, dafür, dass ihr mir es nicht anzeigt. Ja, für Pay-Per-View, überhaupt, für jede einzelne Seite, die ihr mir anzeigt, könnt ihr ausrechnen, wie viel ihr von mir kriegen würdet. Genau. Man könnte es auch umgekehrt machen, man könnte Werbung anzeigen und sich bezahlen lassen. Ja, aber das mag die Werbeindustrie nicht, weil die auch schon drauf gekommen sind, dass man dann nicht kauft. die Problematik der generellen Datenerfassung im Internet betrifft jetzt nicht nur die Rohdaten, also wenn man jetzt den Inhalt einer E-Mail erkennt, sondern es ist auch rein die Metadaten sind interessant, also wenn ich weiß, wer mit wem kommuniziert. Mhm. Wieso sind nur Metadaten interessant? Was kann ich mit Metadaten anstellen? Was sind Metadaten? Metadaten sind nicht der eigentliche Kommunikationsinhalt, also jetzt in dem Fall nicht die gesprochene Sprache, sondern nur die Information, dass wir drei jetzt gerade zusammensitzen und uns für eine gewisse Zeit lang unterhalten und in welcher Art und Weise wir das tun, zum Beispiel unter Zuhilfenahme welcher Hilfsmittel etc. Mhm. Das wären jetzt Metadaten von der Aufnahme dieses Podcasts da. Ähnlich ist es dann beim Internet, also bei E-Mail, wer es eben wer schickt, wann, zu welcher Zeit, welches E-Mail, wie groß ist das E-Mail, wo stehen die Server, also welche IP-Adressen haben die Server, die das Ganze abwickeln, wann wird das E-Mail dann vom Empfänger abgeholt etc., solche Dinge. Interessant sind diese Daten deshalb, weil sie super einfach auszuwerten sind. Es ist nämlich relativ schwierig, geschriebenen Text, also Freitext oder gesprochenes Wort oder ähnliches auszuwerten, da muss man die Sprache verstehen, man muss sie recht aufwendige Algorithmen braucht man, um den grundsätzlich einmal den Inhalt erfassen zu können. Und bei Metadaten ist es relativ einfach. Ne? Man hat da einen Empfänger, dort einen Absender, dort eine Uhrzeit, da eine IP-Adresse, da weiß man, was man kriegt, ohne dass man Schwierigkeiten hat. Und kann dadurch aber Kommunikationsnetzwerke erkennen. Das heißt, wer kommuniziert mit wem, wie oft, in wie enger Verbindung stehen die zueinander. Und wenn jetzt mein Handy zum Beispiel regelmäßig ab 22 Uhr in der gleichen Funkzelle ist wie ein zweites Handy, dann ist es wahrscheinlich, dass das Handy meiner Lebensgefährtin ist zum Beispiel. Mhm. Und dass wir einen sehr engen Kontakt haben und uns gut kennen. Wenn ich jetzt untertags in der gleichen Funkzelle wie fünf andere eingeloggt bin, dann ist es wahrscheinlich, dass das meine Arbeitskollegen sind, genau, oder ähnliches. Ja. Das heißt, ich kann feststellen, wer in welchem Zusammenhang und in welcher Qualität miteinander zu tun hat. Und das reicht schon einmal, relativ gute Aussagen treffen zu können, weil wir nämlich erstaunlich wenig Kontakte haben und erstaunlich regelmäßige Kontakte haben. Also es ist unglaublich, wenn man sich rein Daten anschaut, wie Fahrt zu erleben eigentlich ist. Man geht von zu Hause in die Arbeit, dann sitzt man dort den ganzen Tag mehr oder weniger herum, also jetzt rein vom geografischen her, dann geht man wieder zu Hause, zwischendurch vielleicht auf ein Bier und das war's dann aber schon. Genau. Und das Bier trinkt man auch mehr oder weniger immer in der gleichen Gegend. Also da ist wenig Abwechslung drinnen und wenn da einmal ein Ausreißer ist, dann fällt der sehr schnell auf. Und dann sieht man, aha, da ist jetzt plötzlich was anderes, was ist da los? Das ist verdächtig, da kann man genauer hinschauen. Ja. Zu diesem generellen Profiling der Metadaten, da kann man mit Google-Daten allein, könnte man schon arbeiten, also wenn man da das gesamte Portfolio nutzt, man hat E-Mail, man hat ein Adressbuch, das ist auch sehr interessant, da kann man die Metadaten aus den Namen und so weiter herauslesen. Man kann mit Google Hangouts sieht man, wer mit wem einfach nur so leger chattet. Man hat über das Betriebssystem Android, gibt man Google seine Positionsdaten. Das heißt, Google muss nicht einmal im Handynetz direkt die Positionsdaten abgreifen. Die wissen, wer mit wem zusammen wohnt. Kalender. Ja, also einfach nur Google zu verwenden, würde allein schon reichen, um wirklich exzessives Profiling zu betreiben. Ist doch so leicht, ist doch so schön. Stimme vollkommen zu, kann man nur unterstreichen und doch gibt es so ab und zu diesen einen winzigen Lichtblick. Ich habe den erst diese Woche gehabt, war ganz nett. Ich habe mit einem Kunden einen Termin ausgemacht, dass der zu mir kommt und der schreibt mir zurück, seid ihr übersiedelt. Sag ich, na, wieso, wir sind seit 2 Jahren am gleichen Standort. Der hat nämlich auf Google noch den alten Unternehmensstandort von vor 2 Jahren gefunden, weil... Also, dann haben wir gesagt, na, wie kommst du auf das? Also, wie kommt das zustande? Schickt er mir einen Screenshot von Google, da hat er nach meinem Unternehmen gesucht und da steht ganz prominent eine Karte mit dem alten Unternehmensstandort, mit der alten Adresse und links davon steht das Suchergebnis mit meiner Firma und da steht dann unter der Überschrift Kontakt die richtige Adresse. Und da habe ich mir gedacht, also und da oben drüber aber noch einmal die falsche, also zweimal die falsche, einmal die richtige Adresse. Und da habe ich mir gedacht, selbst Google muss noch am Datenmodell arbeiten. Ja. Ah, die sind noch nicht perfekt. Es ist nicht ganz einfach, diese Datenerfassung. Aber da ist halt der Punkt, dass sie es halt noch nicht genauer brauchen oder wollen. Wenn sie wollten, hätten sie es in der Sekunde, in der übersiedeln. Ja. Ja. Also insgesamt, also trotzdem einen kleinen Lichtblick jetzt am Ende, insgesamt klingt es ja doch alles ziemlich düster. Also wir werden getrackt, wir werden überwacht, es werden Daten von uns gesammelt und ja. Ja, wir können uns eigentlich auch nicht wirklich dagegen wehren, oder? Doch. Also, oh ja. Oder schon? Oh ja. Nein. Also ja. Die Hoffnung wird ja nicht aufgeben. Also dass wir ständig überwacht werden, das ist evident. Also deutlicher als die Dokumente, die Snowden veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt hat zur redaktionellen Veröffentlichung oder zur journalistischen Veröffentlichung, kann man nicht mehr feststellen, dass man überwacht wird. Davon muss man eindeutig ausgehen. Der Punkt ist aber schon, dass man was dagegen tun kann. Wir waren mit der Vorratsdatenspeicherung erfolgreich. Es ist das erste Mal in der europäischen Geschichte, dass eine Richtlinie in ihrer Gesamtheit aufgehoben worden ist, soweit wir wissen. Bisher sind immer nur Teilbereiche aufgehoben worden und das Ding ist dermaßen massiv gegen die Grundrechte gewesen, dass der EuGH gesagt hat, das muss ganz weg. Das ist ein Riesenerfolg, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen und das wird sie in Zukunft bei solchen Massenspeicheransinnen wie eben Fluggastdaten, Finanzdaten und so weiter nur ganz massiv auswirken, da bin ich überzeugt davon. Man wird es aber nicht geschenkt kriegen. Wir werden auch da ziemlich sicher wieder mal vor das ein oder andere Gericht ziehen müssen, aber das muss man dann halt eben tun. Aber zu sagen, man kann gar nichts dagegen tun, das wäre grundfalsch, weil dann hätten die Überwacher gewonnen und das wollen wir ganz bestimmt nicht. Und es gibt durchaus positive Signale, also Dinge, die das EU-Parlament in letzter Zeit in dem Zusammenhang macht, sind sehr positiv. Es gibt auch eben mit den Verhandlungen um die Reform des europäischen Datenschutzrechts sehr gute Vorschläge von der Kommission und vom Parlament. Ich meine, natürlich, es kann immer noch besser sein, es ist nicht alles wunderbar und super, aber es geht in die richtige Richtung. Es sind wirklich deutliche Sanktionen bei Datenschutzverstößen derzeit vorgesehen mit 100 Millionen Euro oder 5% vom Jahreskonzernumsatz von Unternehmen bei mutwilligen Verstößen und schweren Verstößen, je nachdem, was höher ist von den beiden, also nicht einmal die Untergrenze, ein Strafrahmen, wo man sagen kann, der ist für Unternehmen relevant und das liefert einen Anreiz, um in Datenschutz zu investieren. Da ist im Moment das Problem, dass im Europäischen Rat, also im Gremium der nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten deutlich gebremst wird, vor allem von Deutschland und Großbritannien, und noch kein Verhandlungsergebnis innerhalb des Rats absehbar ist. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber es bewegt sich in die richtige Richtung und das muss man unterstützen. Und da kann jeder was tun. Und sei es nur, indem man eben Organisationen wie EDRI unterstützt oder den Ackervorrat in Österreich unterstützt und uns ermöglicht, eben unsere Arbeit zu machen und auch an Demonstrationen teilnimmt oder einmal einem Politiker schreibt, dass er vielleicht ein bisschen einen Realitätscheck mit seinen Forderungen machen sollte. All diese Dinge kann man machen und es ist wichtig, dass man es nicht verloren gibt, bevor es tatsächlich verloren ist. Und tatsächlich verloren ist erst, wenn wir dem Gericht den Rechtsweg nicht mehr offen haben. Und davon sind wir kilometerweit entfernt. Und bis dahin sehe ich da wirklich keinen Grund aufzugeben. Also aktiv werden. Mitmachen. Genau. Richtig. Sich wehren gegen kann das, ich, was falsch läuft. Kann ich Produkte irgendwie auswählen, wenn sie sich besonders durch eingehaltenen Datenschutz oder ähnliches hervortun? Kann ich aktiv sagen, ich suche mir einen E-Mail-Provider aus, der meine Rechte respektiert? Ja, selbstverständlich. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die man tun kann als Einzelner. Einfach sein Geld dort ausgeben, wo es die Qualität und den Datenschutz gibt, den man haben möchte. Und das heißt eben auch alternative Messenger zu verwenden, zum Beispiel Streamer statt andere Chat-Applikationen zu verwenden. Text Secure zum Beispiel. Alternative Suchmaschinen zu verwenden, die Wert auf Datenschutz legen. Da gibt es sogar welche, die das europäische Datenschutzgütesiegel haben und alle 2 Jahre überprüft werden, ob sie das auch einhalten. Welche zum Beispiel? Das ist XQuick und Startpage sind das, aber auch DuckDuckGo zum Beispiel ist eine datenschutzfreundliche Suchmaschine, soweit man weiß. Da gibt's DuckDuckGo bietet auch einen Jabber-Server an zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Es gibt auch offene Jabber-Server, die von zum Beispiel dem CCC betrieben werden und anderen Hackerspaces. Und die kann man verwenden. Also man muss sich ein bisschen umschauen, man kriegt es nicht geschenkt in Form von am Silbertablett serviert, aber wenn man ein bisschen sucht und sich umschaut, dann findet man schon interessante Möglichkeiten und die sollte man unbedingt nutzen, weil dort kommt es, wenn es kostenpflichtig ist, den richtigen zugute und im allerschönsten Fall kostet es nicht einmal was. Wie findet man kleine Provider, die, also Vorratsdatenspeicherung, die gibt es in Österreich eh nicht mehr, aber wie findet man kleine Provider, die unwahrscheinlich abgezapft werden von irgendwelchen semi-illegalen Spionageaktionen? Da gibt es 2 grundlegende Möglichkeiten. Das eine ist der Blick ins Branchenverzeichnis. So was hat dieses Holzding da, oder gibt es auch online, wo man nachschauen kann, welche Firmen aus welcher Branche was verkaufen. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, es gibt in Österreich den Verband der Internet Service Provider Austria, die vor allem auch kleine Unternehmen als Mitglieder haben, und da sollte sie auch in der jeweils eigenen Region jemanden finden, einen Anbieter finden lassen, der eben entsprechende Angebote macht. Und es gibt durchaus Internet Service Provider, die schon anbieten, dass E-Mails, die empfangen werden, dort bei Ihnen auf der Festplatte mit dem eigenen PGP-Key verschlüsselt werden. Das heißt, der Provider selber könnte sie gar nicht mehr lesen, und selbst wenn er es an die Behörden rausgeben muss, dazu gezwungen wird, könnten die Behörden damit nichts anfangen, weil sie nur mehr mit dem eigenen PGP-Schlüssel wieder... Das heißt, beim Empfang der E-Mail wird an den entsprechenden Empfänger verschlüsselt und der Empfänger ist der einzige mit dem Schlüssel. PGP ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsprotokoll, wo man eine E-Mail an den Empfänger verschlüsseln kann, ohne dass man dessen privaten Schlüssel kennt. Gibt es Provider, die mir zum Beispiel einen Tunnel anbieten, wenn ich sage, ich bin bei einem großen Provider, der hat eine schöne Internetgeschwindigkeit bei mir zu Hause, ist unwahrscheinlich, dass jemand anderer mir die bieten kann. Kann ich da einen Tunnel aufbauen? Ist ein VPN zu irgendeinem Provider sicher? Wird es wahrscheinlich geben, kann ich jetzt aber nicht bestimmt sagen, wenn man gerade keine Einfluss also auf das jetzt gerade nicht im Radar habe, wer das anbietet oder ob das wer anbietet, aber ich nehme es schon an. Sicherheit der Verschlüsselung ist nach den NSA-Geschichten generell natürlich eine Frage. Es ist bekannt, dass schwache Verschlüsselung wie SSL, TLS und diese Dinge, die im Web sehr gängig ist, also auch das, was vermeintlich unser Online-Banking sicher machen soll, dass das nichts, keinen großen Schutz mehr bietet, sondern geknackt werden kann. Starke Verschlüsselung wie BGP und ähnliche Dinge sollen sicher sein. Da muss man aber darauf Wert legen, von wem man kauft oder von wem man das nimmt, weil es auch bekannt ist, dass kommerzielle Anbieter dafür bezahlt wurden, Hintertüren einzubauen. Das heißt, man sollte sich daran orientieren, Open-Source-Produkte zu nehmen, von denen auch bekannt ist, dass Reviews stattfinden. Da ist es am besten, einmal zur Crypto-Partner zu gehen und sich dort schlau zu machen, was da sinnvolle Tools sind. Da kann ich ja gleich einhaken. Crypto-Party gibt es in Graz regelmäßig einmal im Monat, am ersten Montag im Monat in Graz. Und in Wien gibt es auch regelmäßig. Schaut zur Sicherheit auf der Webseite nach. Genau, die findet man wo. Cryptoparty.at. Da ist also unter anderem Wien, Graz, ich glaube, wo war es noch? Linz, Innsbruck irgendwie. Also gibt es auf jeden Fall mehrere Städte in Österreich, wo das stattfindet. Ja. In Wien und Graz halt regelmäßig. Also da weiß ich zumindest, dass es regelmäßig ist. Und ja, kann man auf jeden Fall hingehen, seine eigenen Geräte mitnehmen. Das ist auch, glaube ich, immer ganz gut. Und dann gleich vor Ort schon loslegen, wenn dann noch die ganzen Leute da sind, die sich auch auskennen und weiterhelfen können, falls es Probleme gibt. Und, ja, und macht Spaß. Also das ist wirklich immer recht und lustig dort. Man lernt was. Genau. Und fühlt sich dann auch hoffentlich ein bisschen besser. Genau. Genau. Crypto-Partys. Ich habe noch eine persönlichere Frage. Okay. Was machst du privat, um deine Privatsphäre im Netz zu schützen? Was sind die Tools, die du einsetzt? Ich verwende Festplattenverschlüsselung für meinen PC. Ich verwende JavaJet mit OTR. OTR ist ein Verschlüsselungsprotokoll für Jabba, ja. Also, ja. Genau. Was mache ich noch? Ich sorge generell dafür, dass ich nur Dinge ins Internet entlasse, von denen ich auch möchte, dass sie im Internet sind. Also wenn man meinen Twitter-Account zum Beispiel folgt, @AndreasKrisch, da wird man Dinge über Datenschutz erfahren, da wird man erfahren, was ich im NGO-Bereich in Datenschutz so tue, wo ich gerade bin, zum Beispiel, dass ich heute in Graz bin, dass ich da bei der Veranstaltung spreche, was ich am Vormittag gemacht habe, im Bundeskanzleramt und so weiter. Solche Dinge findet man dort. Man wird dort aber keinesfalls erfahren, welche Filme ich mir anschaue, welche privaten Aktivitäten ich betreibe, wo ich mein Bier trinke, welche Leute ich getroffen habe und wie schön es im Urlaub war. Das sind alles Dinge, die von mir einfach nicht ins Netz kommen, ganz bewusst nicht. Und ich stelle auch meine Urlaubsfotos oder ähnliches nicht auf irgendeinen Cloud-Speicher. Ja. Generell halte ich mich von Cloud-Services fern. Dafür betreibe ich meinen eigenen Cloud-Dienst, wo ich eben die Annehmlichkeiten eben selbst realisiere. Da was ist das für ein Tool? C-File verwende ich. Man könnte auch OpenCloud, glaube ich, heißt es, OnCloud heißt es, verwenden. Also etwas, das man selber hosten kann. Dafür braucht es aber halt ein bisschen eine technische Verständnis, damit man das selber aufsetzen kann, aber davon mache ich Gebrauch. Also ja. Bezüglich Mobiltelefon, das ist eher schwierig, sich der Datenerfassung der Betreiber zu entziehen. Die wissen genau, in welche Zelle man unterwegs ist, was Was verwendest du da? Ich habe zwei Mobilgeräte. Einerseits ein relativ steinaltes Nokia-Handy, das nur unter Symbian läuft, das jenseits jeglichen Stand der Technik ist, aber für meine Zwecke völlig ausreicht und eine wirklich grandiose Akkulaufzeit hat. Ja. Das ist meistens unschlagbar, ja, das stimmt. Das ist der eine Punkt. Da bin ich sicher technisch ganz jenseits. Der zweite Punkt ist, ich habe ein Tablet, das unter Android läuft, wo ich unter Anleitung der Heise-Redaktion sozusagen oder den von denen veröffentlichten Anleitungen versucht habe, die größten Spionageteile abzudrehen. Also diverseste Google-Dienste und was auch immer dort rennt, halt möglichst rauszuschmeißen. Aber es ist nicht perfekt. Also mir ist klar, dass ich da gibt es härtere Methoden, dass man neu flasht mit einem anderen Betriebssystem, Android basiert, aber wirklich amputiert sozusagen. Ja. Genau. Ja. Und und wenn man es noch sicherer und noch besser haben möchte, gibt es jede Menge auch abgesicherte Linux-Systeme zum Beispiel, die man verwenden kann. Ist man dann aber wirklich schon im Spezialistenbereich und hat sich auf jeden Fall mal vorher bei der Krypto-Party erkundigen, wie die Möglichkeiten da sind. Welche Festplattenverschlüsselungstools gibt es für Windows und für Mac? Das ist jetzt leider nach dem Tod von TrueCrypt einigermaßen schwierig geworden. Ich gehöre zu denen, die TrueCrypt immer noch verwenden, weil ich noch keine wirklich überzeugende Alternative identifiziert habe und dafür ist es im Moment, denke ich, noch gut genug. Marc, hast du noch Fragen? Hab ich noch Fragen? Was verwendest du denn noch so Schönes? Was würdest du noch empfehlen? Ja, ich verwende Linux-Systeme durchwegs. Also ich habe Unix-Systeme sind im Haushalt. Meine Frau verwendet einen Mac. Aber ich habe nur Linux-Systeme im Einsatz und dort halt Basis-Festplattenverschlüsselung mit Crypt-Setup und versuch möglichst Webseiten verschlüsselt aufzurufen, sofern sie es anbieten. Tun leider auch noch nicht alle, weil Verschlüsselung noch nicht ganz gratis ist, wenn man vertreten sein will in den Browsern. Das kommt hoffentlich im Sommer. Das soll ja kommen irgendwie, oder? Ja, da arbeitet Mozilla mit diversen anderen daran, dass sie Let's Encrypt starten. Und das soll ein Dienst sein, der es einfach macht, für einen Webserverbetreiber ein Zertifikat für seine Homepage zu kriegen. Das soll gratis sein, das soll in Browsern vertreten sein, sprich man bekommt nicht komische Fehlermeldungen als Benutzer, wenn man die Webseite aufruft und der sagt, wir haben ein Sicherheitsrisiko entdeckt, Vorsicht, Webseite ist verschlüsselt. Ja. Das ist ein absoluter Blödsinn. Mhm. Alles, was diese Warnung sagt, ist, dass die Identität nicht eindeutig geklärt ist, weil sie halt nicht nachvollziehen können, dass in ihrer Hierarchie von Zertifikaten eine Zertifizierungsstelle da ist, denen sie vertrauen. Diese Standardeinstellung ist sowieso generell zu überdenken, wenn man sich die Zertifizierungsbehörden anschaut, die da drinnen sitzen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Nächste Folge dann. Genau. Aber jedenfalls eine ganz wichtige Initiative, dass es in der Richtung eine Bewegung gibt, weil ich denke schon, dass die Preise für die Zertifikate, die man erwerben kann, einfach jenseitig sind seit jeher und da große Hürde darstellen für die Verschlüsselung. Vor allem, wenn man denkt, dass die billigsten Zertifikate wirklich nur ein Kontroll-E-Mail schicken an die Domain und dann sagen, ja, okay, dir gehört die Domain, wir geben dir ein Zertifikat. Ja. Also das kann man vollautomatisiert durchführen, man kann vollautomatisiert, so wie es Let's Encrypt machen wird, über direkt mit dem Webserver reden und der wird einfach bestätigen, dass er wirklich derjenige ist, der die Kontrolle hat, weil und das geht vollautomatisch, da muss man nicht Leute anstellen, dass sie das prüfen, wie es die Extended Validation Zertifikate tun. Da sehe ich ein, dass man mehr Geld dafür zahlt, aber. Ja, absolut. Wie regelst du deine Online-Leben verschlüsselt? Ist im Prinzip eh schon alles genannt worden. Also Java mit OTR, teilweise Mail-Verschlüsselung, wenn das Leute auch wirklich machen. Und ja. Was gibt's noch? Was mache ich noch? Festplattenverschlüsselung mache ich noch. Und ja. Ich glaube, das sind die wesentlichsten Sachen. Und natürlich immer schauen, dass HTTPS im Browser steht. Dass das schöne Schloss irgendwo hängt. Genau. Ja, Genau. Gut, da hätten wir jetzt ein paar Tools mal angesprochen. Das werden wir dann. Die Linkliste kommt natürlich auch dazu. Die wird lang. Mhm. Und genau, ich würde dann nochmal ganz kurz zum Abschluss nochmal. Also wir haben jetzt die Tools angesprochen, die jeder selber verwenden kann und sich anschauen kann und so. Ich würde dann gerne nochmal auf diesen aktivistischeren Teil nochmal kurz zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar ganz konkret auf zwei Sachen. Einerseits den AK-Vorrat, über den wir jetzt eh schon ein bisschen geredet haben im Verlauf des Gesprächs. Und dann auch nochmal auf ETRI, weil ich finde beide Initiativen eigentlich mehr als unterstützenswert. Ich freue mich, dass es die gibt. Das freut mich auch. Und ich finde, ja, die machen einfach großartige Arbeit. Und ja, da also kann man auf jeden Fall nochmal gesondert erwähnen und nochmal rausstreichen, dass es das gibt und dass ihr da auch euch einbringen können sollt, müsst, wie auch immer, welches Verb man da jetzt haben will. Genau, fangen wir vielleicht nochmal kurz mit dem AK-Vorrat an. Also AK, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, gibt es jetzt in Österreich seit, wann war das? Seit, ich glaube 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Dezember 2009 müsste es gewandert, die Unistreiks 2009, kann das sein? Jedenfalls haben wir es im besetzten Audimax der Uni Wien haben wir die Gründung bekannt gegeben. Das sehr schön. War wirklich ein gutes Event. Und haben dort uns zusammengetan, um eben was gegen die Vorratsdatenspeicherung zu machen. Ich habe schon erwähnt, da waren wir glücklicherweise sehr erfolgreich damit. Mhm. Und das Projekt, das wir derzeit verfolgen, ist, wir haben ja auch diese Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung gemacht. Damals, da wollten wir vom österreichischen Parlament, dass das österreichische Parlament die Bundesregierung dazu verpflichtet, auf EU-Ebene gegen die Vorratsdatenspeicherung aufzutreten, also für die Abschaffung wiederum. Und die zweite Forderung der Bürgerinitiative war, dass wir wollen, dass die bestehenden Überwachungsgesetze in Österreich wissenschaftlich korrekt evaluiert werden. Also dass man überprüft, ob diese Eingriffe in die Grundrechte, die ja ganz eindeutig sind, notwendig sind, verhältnismäßig sind und ob diese Eingriffe überhaupt geeignet sind, ihr Ziel zu erreichen. Also da geht es von der Rasterfahndung über den Lauschangriff, über alle möglichen Maßnahmen, die der Staat eben so zur Überwachung ermöglicht und erfunden hat. Und dass man da wirklich ganz objektiv und wissenschaftlich korrekt sich das einmal anschaut, ist das sinnvoll, was wir da tun? Bringt es das wirklich? Und je nach Ergebnis soll dann halt natürlich das entweder weiter bestehen oder sogar, wenn es notwendig ist, ausgebaut werden, wenn das Ergebnis ist. Mhm. Oder aber, wenn man draufkommt, okay, da braucht man Dinge überhaupt nicht, das wird nicht angewandt oder das führt nie zu einem Erfolg oder ähnliches, dass man dann eben auch sagt, okay, bringt's nicht, ist nicht sinnvoll, also schaffen wir es wieder ab, weil da gibt's einen riesen Grundrechtseingriff, aber kein Ergebnis. Mhm. Und das war eben die zweite Forderung dieser Bürgerinitiative, die immerhin von 106.067 Menschen in Österreich unterstützt worden ist. Das war nach unserem Wissensstand die größte Bürgerinitiative der Zweiten Republik bis zur Petition für den Hypo-Untersuchungsausschuss. Ja. Also ein Riesending für die österreichische Innenpolitik in Wahrheit, und wir haben vom Parlament darauf bis heute zu keinem der beiden Themen eine sinnvolle Antwort gekriegt. Die einzige Reaktion darauf war, dass man ein Hearing mit uns gemacht hat, das hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, dessen Ergebnisse nie publiziert worden sind. Und dann hat der Nationalrat beschlossen, dass sollte ein Höchstgericht die Vorratsdatenspeicherung aufheben, dann soll die Regierung möglichst schnell dieses Urteil umsetzen. Freilich. Ja, und jedenfalls haben wir jetzt beschlossen, nachdem dieser Punkt der Bürgerinitiative noch offen ist und wir da wirklich eine so große Unterstützung dafür haben, dass wir jetzt die Methode, wie diese Evaluierung stattfinden kann, eben selbst entwickeln. Da haben wir das Projekt HEAT entwickelt, haben dafür NetID-Förderung eingeworben im Dezember vorigen Jahres, also jetzt voriges Monat, und arbeiten jetzt daran, bis bis in Herbst da die Methode auszuarbeiten und erste Beispiele dafür auch auszuarbeiten, wie so eine Evaluierung dann in der Praxis ausschauen kann. Und dann wollen wir von der Politik, dass diese Methode genommen wird, um tatsächlich diese Evaluierung zu tun, weil es spricht im Wesentlichen ja nichts dagegen, die Wirksamkeit von Maßnahmen zu überprüfen. Im Gegenteil, das sollte Selbstverständlichkeit sein, dass wenn man eine Maßnahme einführt, dass man dann auch schaut, ob es ihr Ziel wirklich erreicht. Und genau das wollen wir, dass passiert. Wir haben dann zu Weihnachten eine große Crowdfunding-Kampagne noch gemacht, um den zweiten Teil der Finanzierung aufzutreiben, weil wir von der NetIDee eben nur den ersten Teil gekriegt haben. Und die war sehr erfolgreich. Da nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die gespendet haben. Echt eine tolle Sache. Wir waren ziemlich begeistert und überwältigt über das Echo, das wir da gekriegt haben. Ist echt toll. Und wollen aber dann auch weitermachen. Also es ist, wir haben es eher angesprochen, auf europäischer Ebene die Vorratsdatenspeicherung jetzt wieder ein Thema. Österreichische Politiker fordern es auch. Also man sieht recht deutlich, man muss wachsam bleiben, man muss auch eine Antwort drauf geben auf diese Forderungen und sagen, liebe Leute, nicht mit uns, so spielt es das nicht. Und dafür ist wichtig, dass wir eine stabile Finanzierung finden. Und da wird es dann im Laufe des Jahres halt wieder aktuell werden, dass wir dann für die Finanzierung im Herbst und für nächstes Jahr uns wieder umschauen müssen und da wird man dann wieder auf alle zukommen und hoffen wieder auf weitere Unterstützung. Das kann ich nur unterstützen, dass der AK-Vorrat unterstützt wird. Genau, sehr gut. Also im Herbst kommt dann wieder was Neues vom AK-Vorrat. Im Herbst, genau. Bis dahin arbeiten wir aber natürlich auch und wir haben erst diese Woche, also gestern, eine kleine Demo vom Innenministerium gemacht. Bin ich Terrorist, war in den Medien auch, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben keine Terroristen sind, die allermeisten oder eigentlich alle von uns, nämlich 99,999999 irgendwas Prozent, und wir entsprechend auch von unseren Politikern nicht so behandelt werden wollen und auch von den Sicherheitsbehörden nicht, weil wir auch überhaupt keinen Anlass dazu geben, uns so zu behandeln, sondern ganz im Gegenteil einfach rechtsstaatlich uns verhalten und eben dort, wo die Politik überschießend agiert, eben auch wieder korrigierend eingreifen. Das ist eben das, was Zivilgesellschaft tut und was sie auch tun soll, weil genau dieses Korrektiv braucht sie auch. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, noch nicht ganz. willst du schon Schluss machen? Na, ich würde ganz, ganz gern noch kurz über E3 reden. Ach, stimmt, genau. Also European Digital Rights, also quasi die europäische die EU-Ebene dazu. Europäische Dachverband irgendwie. Genau. Und du hast ja auch leitende Funktion, kann man das so sagen? Genau, ich bin dort Präsident schon seit fast 10 Jahren. Ja, so circa. Also nicht ganz erst seit gestern. Und womit wir uns sehr stark beschäftigen, ist eben genau auf diese Entwicklungen schon auf europäischer Ebene eine Antwort zu geben. Weil wir einfach, also wie wir E3 gegründet haben im Jahr 2002, sehr stark gemerkt haben, dass wenn man da erst beim nationalen Parlament oder bei der nationalen Politik ansetzt, man schon völlig am verlorenen Posten ist und viel zu spät dran ist, weil es da in 80-90% der Fälle nur mehr darum geht, schon ein bestehendes europäisches Recht in nationales Recht umzusetzen. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Man muss diese Entwicklung schon auf europäischer Ebene dort im politischen Prozess auffangen und eben kritisch begleiten und sie dort einbringen. Auch weil es natürlich die österreichischen Rechte teilweise dann überstimmt oder außer Kraft setzen kann und eine Umsetzung auf österreichischen Ebene erst dann verpflichtend vorschreibt. Genau. Und man hat das mit der Vorratsdatenspeicherung schon sehr schön gesehen. Das war etliche Jahre, bevor es in Österreich irgendwie angekommen ist, ist das auf europäischer Ebene verhandelt worden. Und wenn man da erst munter wird, wenn es in Österreich ankommt, ist das ganze Thema gegessen und man hat keine Chance mehr, irgendwas zu ändern. Deswegen ist es eben wichtig, dass man da mit E3 viele, viele NGOs aus vielen Staaten gemeinsam vertreten sind. Wir haben in Brüssel ein Büro mit derzeit 6 Mitarbeitern. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich Vollzeit mit diesem Thema beschäftigen für uns und eben in Zusammenarbeit mit den nationalen NGOs eben den engen Kontakt mit dem EU-Parlament, mit der Kommission und soweit es möglich ist auch mit dem Rat halten, mit anderen europäischen Institutionen und internationalen Institutionen ganz genauso, wo wir auch mit internationalen NGOs zusammenarbeiten und gemeinsam eben an diesem Thema arbeiten. Das ist in beiden Richtungen wichtig, einerseits für die nationalen NGOs, um die Information von EDRI zu kriegen, was in Brüssel los ist, und sie selbst dort einbringen zu können, weil schon allein all diesen Themen auf europäischer Ebene zu folgen eine Riesenaufgabe ist. Das wird immer mehr statt weniger und immer vielfältiger. Und andererseits können die nationalen NGOs sie dadurch natürlich auch in Brüssel gut einbringen, weil man dort die Spezialisten haben, die wissen, wo man ansetzen muss, wer die jeweiligen Ansprechpartner für welches Thema sind, wie überhaupt dort die politischen Abläufe funktionieren. Und insofern kann man da sehr effizient sozusagen vermeiden, dass man irgendwelche Lernkilometer macht. Und da sind natürlich, also das Kernthema von EDRI sind eben die digitalen Rechte, also unsere Grund- und Menschenrechte im digitalen Raum. Das geht eben von Urheberrecht über ACTA zum Beispiel als großes Thema in der Vergangenheit, zu Datenschutz, zu Überwachungsmaßnahmen und so weiter. Welche Länder sind in EDRI national vertreten? Ui, die 19 jetzt alle aufzuzählen, ist schwierig, ich werde es einmal probieren. Wir haben Österreich mit mehreren Organisationen drinnen, wir haben Deutschland mit mehreren Organisationen drinnen, wir haben Großbritannien drinnen, wir haben Frankreich mit einem Beobachterstatus drinnen, wir haben Spanien mit dabei, wir haben Rumänien mit dabei, Tschechien mit dabei, wen haben wir noch? Mazedonien ist mit drinnen, also wir beschränken uns auch nicht auf die EU, sondern verstehen als Europa das Gebiet des Europarats mit den, noch, ja, mit genau, den ja. 48 Mitgliedstaaten des Europarats, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, größenordnungsmäßig sind es zumindest. Und auch Russland hat europäische Teile. Und an Staaten, das waren jetzt, da fallen mir noch einige. Niederlande. Niederlande natürlich, Belgien, selbstverständlich. Ja. Belgien auch. Luxemburg. Luxemburg haben wir niemanden im Moment, nein. Dänemark? Ja, Dänemark, Schweden. Finnland. Finnland, ja. Estland, Lettland, Litauen. Nein. Polen. Polen natürlich, Panoptik Confrontation. Ungarn. Ja, und zwei sogar aus Polen. Ungarn nicht, nein. Ja. Slowenien? Auch nicht, da gibt es kaum NGOs leider. Italien? Würde man schon lang suchen. Italien ist auch, hat auch wenig NGOs, sind Einzelpersonen, die tätig sind, die haben als Observer mit dabei, okay. Aber die sind nicht rechtlich als NGO organisiert. Portugal? Nein. Irland? Ja. Norwegen müsste dann auch, ist zwar nicht EU, aber... Norwegen sollte man dabei haben, ja. Es ist jedenfalls aufgelistet auf edri.org/about. Dort sind alle Members aufgelistet. Dort findet man auch Mittel, euch zu unterstützen. Ihr werdet von den nationalen NGOs unterstützt oder finanziert? Finanzierung kommt aus unterschiedlichsten Quellen. Das eine sind Mitgliedsbeiträge der nationalen Organisationen, wobei das keinen sehr großen Anteil ausmacht, weil wir halt natürlich eine Menge NGOs haben, die auf freiwilliger Basis arbeiten. Also einfach in ihrer Freizeit. Und die wenig Finanzmittel haben. Es gibt schon auch welche, die finanziell besser ausgestattet sind. Die zahlen dann halt einen entsprechenden Anteil mit ein. Wesentliche Finanzquellen sind Stiftungen, die uns unterstützen. Und andererseits zum Teil in der Vergangenheit staatliche Förderungen in Form von Förderprogrammen der EU-Kommission zu einem gewissen Teil. Da haben wir aktuell allerdings nichts, weil das Förderprogramm ausgelaufen ist. Und ansonsten auch noch Spenden von Unternehmen, wobei wir da ganz strenge Regeln haben, dass die mengenmäßig beschränkt sind. Also wir sagen, dass nicht mehr als ein Drittel unseres Budgets von Unternehmen kommen darf, aus einem einfachen Grund, weil wir da nicht abhängig werden wollen. Ja. und von diesem Drittel darf maximal wiederum ein Drittel von einem einzelnen Unternehmen kommen. Damit okay. hat man den Einfluss von einem einzelnen Unternehmen auf einen sehr verschmerzbaren Bereich begrenzt mhm. und man kann es sich leisten, die auch wieder zu verlieren. Ansonsten ja. gibt es da wirklich... Wird man natürlich abhängig, ja. Genau. Ja. Und also dieses Drittel schöpfen wir im Moment da gar nicht aus, dass mhm. wir das mal theoretisch zur Verfügung hätten nach unseren Regeln. Und ja, wir sind derzeit aber auch massiv auf der Suche nach Geld, weil wir Mitte des Jahres da in einen Engpass kommen, wo wir noch nicht wissen, wie wir den überbrücken können. Mhm. Deshalb bitte, bitte spenden. Wär wirklich wichtig, da jetzt Unterstützung zu kriegen. Und edri.org/donate gibt es alle Informationen, die man braucht dazu. Mhm. Und wenn man schon dort ist, kann man auch gleich unseren Newsletter abonnieren. Das Edrigramm erscheint alle 2 Wochen auf Englisch, wo wir darüber berichten, was es halt so Neues gibt in dem Bereich. Und das wird allgemein als sehr nützlich, denke ich, wahrgenommen. Und mal reinschauen, die Artikel sind auch online auf der Webseite, also man kann es vorher mal anschauen, was da so kommt. Und zahlt sich sicherlich aus, wenn man sich für den Bereich interessiert. Und es gibt auch immer sehr schöne Infofolder zu bestimmten Themen, so Netzneutralität zum Beispiel. Oder? Über Netzneutralität, über Datenschutz, aber auch darüber, wie die EU funktioniert, also den Activist Guide genau. zu der Brussels Mess zum Beispiel, aber auch wie das Internet funktioniert für Europaabgeordnete. Einfach erklärt, wie ist das da alles so mit den Protokollen und so, wo rennen meine Daten jetzt wirklich hin, damit man da mal für Nicht-Technikern erklärt, was man da eigentlich so reguliert. Ja. Super. Zum Schluss würde ich noch ganz gern ein neues Projekt auch ganz kurz erwähnen, das ich derzeit gerade anstarte, da in Österreich, und zwar ist das Forum Datenschutz. Ist eine neue NGO, weil wir haben noch viel zu wenig NGOs. und zwar hat die einen ganz einen speziellen Auftrag oder ein spezielles Thema, und zwar wollen wir damit Menschen unterstützen, ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen. Das Problem ist nämlich, dass gerade einmal 25% der Menschen in Österreich wissen, dass es überhaupt eine Datenschutzbehörde gibt. Das ist der erste Punkt. Und ich glaube, noch viel weniger wissen, welche Rechte sie gegenüber Unternehmen, gegenüber Behörden haben, wenn es um einen Datenschutz geht. Und genau da wollen wir ansetzen und Hilfestellung geben. Einerseits, indem wir erklären, was darf man, was hat man für Rechte, wie funktioniert das alles, wie kann man die Rechte wahrnehmen. Und andererseits, wenn jemand ein konkretes Problem hat, das er lösen möchte und das angehen will, dann bieten wir da Unterstützung an, besprechen den Fall gerne mal durch, geben Tipps, was man tun kann, und schalten uns auch gerne in die Kommunikation mit dem Unternehmen ein und schauen drauf, dass da die Antworten, die da zurückkommen, dementsprechend, was man sie erwarten kann. Wenn ich eine Information von einer Behörde will, was sie für Daten über mich speichern, gibt es da Vorlagen bei euch? Kann man kriegen, ja genau, ja. Wir sind gerade noch dabei, Webseite aufzubauen, also es ist noch unvollständig, aber wird in der nächsten Zeit aufgebaut werden, und wie gesagt, also gerade die praktische Unterstützung ist es auch, auf die es uns ankommt, weil man, selbst wenn man weiß, wie man Unternehmen fragt, die Antwort dann mitunter nicht immer ganz so ist, wie sie sein sollte, wenn man sehr vorsichtig formuliert, und da können wir gut eingreifen und sagen, liebes Unternehmen, das geht aber nicht so, sondern ich will da wirklich gescheite Antworten haben. Und bei Amazon nachfragen, was sie so alles über einen wissen. Ja, zum Beispiel. Ja. Und dann hat man nämlich auf der Seite des Nutzers sozusagen Profis sitzen, die wissen, wovon sie reden und sie nicht eine X für U vormachen lassen oder einfach nach 2 Monaten Wartezeit sagen, dann was soll das, ich habe was Besseres zu tun, als mich mit denen pausenlos herumzustreiten. Ja. Sehr gut. Cool. Ja. Forumdatenschutz.at, weiteres gibt es auf der Webseite. Gut, super. Wird alles verlinkt. Ja. Dann bleibt uns eigentlich, ich habe Fragen, habe ich keine mehr. Bleibt uns eigentlich nur noch zu schließen, uns zu bedanken. Ja, vielen gerne. Dank. Ich danke mir für die Gelegenheit, es hat Spaß gemacht. Und ja, wir hoffen auf den nächsten Podcast. höchstens nächstes, ein halbes nächstes Jahr. Jahr dann. Im Sommer. Ja, genau. Das war es, die 15. Folge Murstrom Podcast. Wie immer steht das ganze Ding unter einer Creative Commons Lizenz, also zum Weiterverteilen und Ausdrucken und was auch immer man damit machen will. Format zum Ausdrucken. Ja, das sieht ganz interessant aus auf Papier. Ja, wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Du darfst auch anmalen. Genau so. Hm. Reden nach Zahlen oder irgendwie so. Genau. Wer sich weiter über Kryptografie und Ähnliches informieren will, der kann zur Krypto-Party gehen, die ist einmal im Monat in Graz. Genau. Der kann zu den Linux-Tagen im April kommen, am 24. 25. Genau. April sind die Linux-Tage in Graz. Da wird es auch etliche Vorträge geben, nehme ich an, zu dem Thema. Der Call for Lectures sollte demnächst starten. Mhm. Ja. Genau. Ja. Gebt Feedback in den Kommentaren. Flattert uns, Bitcoin-Donations ja, nehmen wir auch. Wir nehmen alles. Wir sind da nicht wählerisch. Wir bedanken uns wieder für das Audio-Equipment. Genau. Danke Christian vom Pflaster-Podcast, der uns die Sendung in dieser Qualität quasi ermöglicht hat. Ja. Schauen wir mal, was draus schaut. Ja, und ja, danke nochmal, Andreas. Wir verlinken deine Kontaktdaten, also Webseiten etc. Das bisschen, was es von dir gibt im Netz. Ja, es gibt eine ganze Menge. Man kann mir jede Menge E-Mails schicken, man kann mir auf Twitter kontaktieren. Also Andreas Krisch. Genau. Ja. Mich und findet man unter @flowwolf. Ja. Dich unter @murdelta. So sieht's aus. Und den Podcast unter @murstrom. Richtig. Sehr gut. Ja, in dem Sinne, nochmal die Aufforderung, werdet aktiv, macht was. Und seid verschlüsselt immer schön eure Backups. Genau, gerade die Backups, ja. Das ist wichtig. Und wer nicht weiß, was er machen kann, der kann uns fragen und wir sagen es ihm dann. Genau. Gut dann, bis zum nächsten Mal. Verschlüsselt euer Internet. Secretive government had a secret operation, massacring villages, killing millions, secretly bombing an entire nation. They wiretapped a hotel room. They got caught and the government was deposed because of secret documents Daniel Ellsberg exposed. One government came down and to prevent a repetition of this fact, the next government passed the Freedom of Information Act. Each administration since then hoped it would go away, and then they finally seized the chance on a September day. They passed the Patriot Act before a single congressman had read it, but don't ask the executive how they interpret it, because that itself is secret, never to be revealed, just like their secret prisons and all the torture sessions they concealed. Then they formed the prison program so they wouldn't even have to ask compliant corporations to assist them in the task of collecting information. Every email you ever wrote, every book you ever read, every call you ever made, everything you ever said. I looked into a prism, what did I see? A police state looking back at me. The secret government men lied to congressional committees. Secret information even a senator can't see. Secret bureaucrats working with secret corporations, enforcing secret laws, forming secret juries to serve a secret cause. I looked into a prism, what did I see? A police state looking back at me. One brave man came forward and then he fled town. And now the secret government men mean to hunt him down. Feinstein says he's a traitor. McConnell said so too. But I'd say if we have a future, it's because of the whistle that he blew. I looked into a prism, what did I see? A police state looking back at me. I looked into a prism, what did I see? A police state looking back at me.